أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter, barakallahu fikum, mit der Erklärung von Buch von At-Tawhid. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Bab قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هذا حال الإنسان، ولكن ما وجه المناسبة؟ ما وجه المناسبة مع التوحيد؟ وجه المناسبة أن الإنسان يضيف النعمة إلى نفسه ولا يضيفها إلى ربه. يقول على علم مني، على علم مني. والإنسان طبعا إذا أذيق رحمة فهذه الرحمة التي أتته من عند الله سبحانه وتعالى ما ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ينسبها لنفسه. أو المعنى أنه يقول أنه يعني إنسان جيد استحقها استحقاقا. وفي ناحية إذا نسب النعمة إلى نفسه فهذا فيه شرك، فيه نوع من الشرك، انتبهوا، نوع من الشرك بالربوبية. وأما إذا قال أنه يعني أعطيها لأنه يستحقها فهذا فيه نوع من التعلي أو التعالي والترفع في جانب العبودية، لأن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. الآية، هذه الآية بارك الله فيكم، قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا بعملي وأنا محقوق به، إن لي عنده للحسنى. كيف علمت؟ وكيف علمت ليقولن هذا لي؟ ولذلك قال ابن عباس يريد من عندي، إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، أي لننبئن هذا الإنسان ما فعله، وهذا من الوعيد، وهذا من الوعيد. فالمؤلف يريد، طبعا غريب، يريد قول الله تعالى كما في قوله إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا وإذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، على علم مني، بوجه هذا المعنى الأول. والثاني على علم من الله أني لي أهل، هو قال ليقلن هذا لي أو إن لي عنده للحسنى. وقال آخرون على علم من الله إني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، أوتيته على شرف. ولكن المؤمن يعلم أن النعمة من عند الله سبحانه وتعالى، وما بكم من النعمة فمن الله، يعني كل النعم التي عندنا هي من الله سبحانه وتعالى. فمعنى الآية أن هذا ينكر أن النعمة من عند الله سبحانه وتعالى، أو أنه ينكر أن الفضل لله سبحانه وتعالى في هذه النعمة التي حصلت لهذا الإنسان. وشكر، يجب على الإنسان أن يشكر النعمة، يجب على الإنسان أن يشكر النعمة، وهذا من باب توحيد الألوهية، من باب توحيد العبودية، لأن الذي يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى إنما يعبد الله سبحانه وتعالى، لأن الشكر هو من العبد إلى الرب، وكل شيء من العبد إلى الرب قلنا في الخير هو توحيد عبودية أو توحيد ألوهية، والعكس هو توحيد الربوبية. فالإنسان يشكر النعمة بأن يعترف بها في القلب، يثني على الله سبحانه وتعالى باللسان، ويعمل شكرا لهذه النعمة بالجوارح. بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى سأكت ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. من سورة فصلت، سورة فصلت، بس دي سورة أين في أختصه، دي آية مش عايزين دي آيات هي اللي فوقكم. دي آية 50 von سورة فصلت، دي آية 50 von سورة 41. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Und wenn wir ihn, das wird den Menschen, Barmherzigkeit von uns kosten lassen nach Leid, das ihm widerfuhr, sagt er ganz, das wird der Mensch gewiss, das steht mir zu und ich glaube nicht, dass die Stunde sich einstellen wird. Und wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werde, werde ich sicherlich das Beste bei ihm erhalten. Aber wir werden denjenigen, die die Wahrheit verleugnet haben, ganz gewiss kundtun, was sie getan haben. Und wir werden sie ganz gewiss von harter Strafe kosten lassen. Und wenn wir dem Menschen Gunst erweisen, wendet er sich ab und entfernt sich beiseite. Wenn ihm aber Schlechtes widerfährt, dann verfällt er ein ausgedehntes Bittgebet und er ruft Allah natürlich um Hilfe in diesem Zusammenhang. Vielleicht die Frage, die hier richtig ist, die Frage, die wichtig ist, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Wir sprechen doch über Tawhid. Also wir sprechen über Allah subhanahu wa ta'ala und wir sprechen über seine Gottheit, über die Anbetung und über seinen Namen und Attributen. Was hat diese Ayah genau mit diesem Thema zu tun? Eigentlich, Barakallahu fikum, das hat mit dem Thema zu tun und das ist für die Leute natürlich, die Wissen haben, klar. Alle Gaben, die wir haben, die stammen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das wird alles, was wir hier bekommen, ist von Allah subhanahu wa ta'ala, von unserem Gott und Schöpfer. Weil ohne Allah, ohne diesen Gott, ohne diesen Schöpfer, könnten wir gar nicht bekommen. Und wenn der Mensch dann das zugibt, dass alle Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala sind, dann bestätigt man hier als Mensch die Gottheit Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Tawhid al-Rububiyyah. Das ist Tawhid, die Einzigkeit, die Bestätigung der Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Gottheit. Was bedeutet in seiner Gottheit? Das wird Allah ist der Schöpfer, der Herr, er hat uns alles gegeben. Und du musst dir das oder nicht vorstellen, sondern du musst das verstehen. Alles, was wir von Allah bekommen, dies nennen wir Rububiyyah. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns Leben, Allah subhanahu wa ta'ala lässt uns sterben, Allah gibt uns Regen, Allah gibt uns Gesundheit, seine Gaben allgemein. Das alles von ihm an uns gerichtet. Das nennt man Rububiyyah. Und was von uns an Allah gerichtet wird, das nennt man Uluhiyyah oder Ubudiyyah. Also wir sind Uluhiyya oder Ubudiyya, einmal ist bezüglich Allah, weil der der Elah ist, und einmal bezüglich dem Menschen, dass der Mensch Allah dient und wir sind Diener. Das bedeutet, wir dienen Allah subhanahu wa ta'ala, indem wir dankbar sind. Wir dienen Allah subhanahu wa ta'ala, indem wir Allah lieben. Wir dienen Allah subhanahu wa ta'ala, wir beten ihn an, indem wir Allah subhanahu wa ta'ala, indem wir Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt ehren und indem wir das Gute tun für Allah subhanahu wa ta'ala. Das nennt man Ubudiyya. Wenn man zugibt, dass alles, was wir von Gutem haben, von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann ist das bezüglich Tawhid al-Rububiyya. Und wenn man das sozusagen dankt, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Gabe gegeben hat, dann ist das Tawhid. Das ist Tawhid al-Uluhiyya in diesem Zusammenhang. Und hier die Aya, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. Das bedeutet, und wenn wir ihm Barmherzigkeit von uns kosten lassen, nach Leid, das ihm widerfuhr, sagt er ganz gewiss, das steht mir zu. Es gibt zwei Bedeutungen hier. Einmal, der Mensch bestätigt nicht, dass Allah ihm die Gaben gegeben hat, und das ist, wal-iyadu billah, eine Art von Schirk al-Rububiyya. Das ist eine Art von Schirk al-Rububiyya. Das andere, wenn der Mensch behauptet, dass er diese Gaben von Allah bekommen hat, weil das ihm zusteht, also ich bin so gut, dass Allah mir das gibt, dann hat das mit Tawhid al-Uluhiyya zu tun, weil man dann falsch liegt. Und deshalb, barakallahu fikum, sagt Mujahid. Mujahid ist der Schüler von Ibn Abbas. Mujahid ist der Schüler von Ibn Abbas. Ibn Abbas ist der Gefährte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nennt ihn Tarjuman al-Quran, das wird der Beste, der Koran erklärt hat. Sein Schüler war Mujahid. Mujahid sagte, ich habe den Koran dreimal bei Ibn Abbas gelesen und ich habe bei jeder Ayah gestoppt vom Koran und ich habe die Erklärung von ihm bekommen. Mujahid sagte, das bedeutet, dass der Mensch ihm etwas Gutes von Allah subhanahu wa ta'ala widerfährt, wenn er Gaben von Allah bekommt. Na'am. Na'am ist Plural von Ni'ma. Ni'ma ist, was wir von Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Wenn dem Menschen etwas Gutes von Allah subhanahu wa ta'ala widerfährt, der sagt der Mensch, das ist für mich. Ich habe das verdient. Oder das steht mir zu. Ibn Abbas sagte, der sagt, das ist von mir. Und Allah sagt, innama utituhu ala ilmin, innama utituhu ala ilmin indi. Das wird der Mensch, wenn Allah ihm etwas Gutes gibt, der sagt, ja, ich bekomme das, weil ich Wissen habe und das steht mir zu. Andere Gelehrten sagen nein. Das bedeutet, ich weiß, der Mensch sagt, ich weiß, wie ich die Gaben bekommen kann, deshalb hat Allah mir das gegeben. Und das ist eine Art Zwang. Das ist als ob Allah gezwungen wäre, ihm was Gutes zu geben. Und das ist katastrophal, wenn man so glaubt. Und dieses Wort hat Qarun gesagt. Qarun. Qarun war in der Zeit von Musa a.s. Und er war ein Mann, der so viel Vermögen gehabt hat. Und als Musa a.s. ihn gefragt hat und sein Volk, was tust du da? Der sagt, ja, das habe ich bekommen, weil das mir zusteht. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Qarun und sein Anhänger vernichtet, subhanahu wa ta'ala. Andere Gelehrten sagen, das bedeutet, der Mensch sagt, weil Allah weiß, dass ich so gut bin, gibt Allah subhanahu wa ta'ala mir diese Gaben, was er mir gegeben hat. Und andere Gelehrten sagen, wie Mujahid auch, das wird Utito ala Sharaf, das wird, weil ich so gut bin und so geehrt bin, hat Allah subhanahu wa ta'ala mir diese Ehre erwiesen, indem Allah subhanahu wa ta'ala mir diese Gaben gegeben hat. Und wenn man das genau jetzt sich überlegt, was bedeutet das? Das bedeutet einmal, der Mensch verleugnet, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Gaben gegeben hat. Er sagt, das ist von mir. Allah'tan bir sütun. Und das ist katastrophal, weil derjenige, der an Allah glaubt, der weiß genau, dass alles, was wir von Gaben haben und alles, was wir von Geschöpfen haben, ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, dass der Mensch den Huld Allah subhanahu wa ta'ala und seine Gaben sozusagen verleugnet. Und der sagt, ja, ich bekomme das, weil ich das verdiene. Ich verdiene das, deshalb hat Allah mir das gegeben. Und beides, es ist schlimm, weil der Diener, der Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, der muss dankbar sein. Das heißt, der muss Allah danken für die Gaben, was man von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und wenn man nicht dankbar ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala die Gaben wegmachen. Allah sagt es. Wa in tu'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Das heißt, wenn ihr die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala aufzählt, dann könnt ihr das nicht aufzählen. Ihr schafft das nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ah, wa la in shakartum la yazidannakum. Wenn ihr dankbar werdet, dann werde ich euch mehr geben von Gaben. Und die Gaben, die wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, dankt man, indem man erstmal im Herzen bestätigt, dass diese Gaben von Allah sind. Zweitens, indem man Allah lobpreist mit der Zunge und indem man gute Taten begeht, als Dankbarkeit für diese Gaben, die wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Das ist wichtig in diesem Zusammenhang zu verstehen. Dass wir diese Ayah, was wir hier behandeln, hat mit Sicherheit zu tun mit dem Thema Tawhid, also die Einzigkeit, die Bestätigung der Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Gottheit, in seiner Anbetung und in seinen Namen und Attributen. Er hat uns die Gaben gegeben und wenn wir gute Diener wären, dann müssen wir natürlich dankbar sein. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Zumar, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. Wenn dem Menschen etwas Schlechtes widerfährt, dann ruft er uns. O Allah, o Allah. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. وَإِذَا خَوَّلْنَا رَحْمَةً مِنَّا. Und wenn wir ihm Barmherzigkeit zuweisen, geben, dann sagt er, das ist von mir. Und er vergisst seinen Schöpfer. Das sieht man oder das kann man merken, wenn der Mensch in Not ist. Wenn der Mensch in Not ist, dann sagt er, oh Allah, oh Allah, oh Allah, oh Allah. Wenn aber Allah subhanahu wa ta'ala ihn rettet und ihm etwas Gutes gibt, dann vergisst er seinen Schöpfer und er gibt es nicht mehr, oh Allah. Aber in unserer Zeit, wala hawla wala quwwata illa billah, gibt es nicht mehr beides. Das wird weder in Not noch in gutem Zustand, dass man Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. An Abi Hurairah, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, an Abi Hurairah radiallahu anhu, anna thalathatan min Bani Israel, abras wa aqra' wa a'ma. Fa'arad Allahu an yabtalihim, fa'ba'atha ilayhim malaka. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل والبقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء. فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقرة أو الإبل. شك. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني في صورة الأبرص وهيئته، قال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال في سفر، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك، شاة أتبلغ بها في سفري. قال: كنت أعمى. قال: عفوا، كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه البخاري ومسلم. هذه قصة مشهورة معروفة، بارك الله فيكم. وفيها أن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يمتحنهم ويبتليهم، فكان أولهم أبرص، والثاني فكان الأول أبرص والثاني أقرع والثالث أعمى. فأتى الأبرص، هذا الملك أتى إليه فسأله: يعني ما الذي تحبه؟ ما الذي تريده؟ فقال: أريد جلد حسن، لأن الناس ما يريدوا أن يختلطوا بي لهذا الأمر. فأعطاه، مسحه الملك عفوا، فالله سبحانه وتعالى أعطاه الجلد الحسن. قال له: أي النعم، يعني ما هي الأنعام اللي تحبها؟ قال له: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء، يعني ناقة حامل، وكان له وادي، صار فيما بعد له وادي، يعني شيء كبير من الإبل. الأقرع أتاه: ما الذي تحبه؟ شعر. فما الذي تحبه من الأنعام؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة. أتى الثالث الأعمى: ما الذي تحبه؟ قال: أريد أن أبصر الناس. فرد الله عليه بصره. ثم: ما الذي تحب؟ قال: الغنم، أنا حامل. وأراد الله أن يبتليهم، فبعث لكل واحد ذلك الملك بصورته، يعني الأقرع أتاه أقرع، والأبرص أتاه أبرص، والأعمى أتاه أعمى. فسأل أول شيء الأبرص، فقال له: أنا رجل مسافر وأريد أن تساعدني في سفري. فقال له: لا. قال له: طيب، ألم تكن أنت الأبرص الذي كان يقذرك الناس ويبتعد عنك، وما كنت فقيرا فأغناك الله؟ قال: لا، ورثته كابر عن كابر. كذب، والعياذ بالله. والثاني نفس الشيء. أما الأعمى فقال له: لقد كنت أعمى، أو كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت، خذ اللي تريده. فقال له: أمسك عليك مالك، إنما ابتلاكم الله سبحانه وتعالى فرضي عنك وسخط على صاحبك. في هذا الحديث من العبر الكثير. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا من قصص بني إسرائيل، ولكن انتبهوا، قصص بني إسرائيل لو قصت علينا يجب أن تكون، لا يجوز أن تخالف ديننا، يعني يكون فيها حكم يخالف ديننا أو شيء يخالف الدين. أما إذا كانت قصص فيها عبرة لا بأس بذلك. الثانية، بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لكل شيء قدير. الثالثة، أن الملائكة يتشكلون، الملك قد يأتي بصورة إنسان، وكذلك أن الملائكة أجسام. الخامسة، حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرص الإنسان أن ينقله باللفظ. سادسا وهي مسألة مهمة، أن الإنسان لا يلزمه الرضا بالمقضي دائما. يعني مو أنه الإنسان مريض قال خلاص الله سبحانه أنا مرضت خلاص وما يتعالج، لا، إنما يجب عليه أن يتعالج. والإنسان في المصائب على مقامات أربع: جزع، يجزع الإنسان وهذا محرم حرام، صبر وهو واجب يصبر، الرضا وهو المستحب يعني يصبر ولسه يرضى، والشكر وهو أحسن وأطيب يعني يصبر ويرضى ويشكر ولا يجزع. هذا هو المؤمن في حال المصيبة إذا أصابته مصيبة، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، لأن الله سبحانه وتعالى يبتليه سبحانه وتعالى. سابعا، جواز الدعاء المعلق: إذا كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت فيه أو عليه، فهذا فيه الدعاء المعلق: إذا كنت كذا فكذا، إذا كان فلان كاذبا فاللهم كذا، لا بأس بذلك. ثامنا، جواز التنزل مع الخصم، يعني لما تناقش إنسان يجوز أن تتنزل معه حتى يعني تفهمه، مثل ما قالوا ألم تكن فقيرا؟ قالوا لا، المال هذا ورثه كابرا عن كابر. قال تعالى: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الأنبياء دائما على هدى، ولكن هذا من باب التنزل. إبراهيم لما قال هذا ربي، هذا من باب التنزل، قل لو كان لله ولد فأنا أول العابدين، هذا من باب التنزل، من باب المناظرة. فلا بأس من باب المناظرة الإنسان يقول مثل هذا الكلام، لكن لا يعتقده. تاسعة، الله لا نهاية لها، الله سبحانه وتعالى يبارك، كما أنه أعطاه غنم فقط حامل وناقة عشراء وبقرة حامل، فكانت بعد وقت كثير واديا. عاشرا، هل دعاء الملائكة مقبول أم لا؟ هل دعاء الملائكة مقبول أم لا؟ يا أخوة، دعاء الملائكة ليس دائما مقبول، أحيانا يقبل وأحيانا لا، مثل هنا قبل الدعاء أحيانا لا. والحادي عشر، أن لكل نعمة شكر تشكر به. الثاني عشر، جواز أن يمثل الإنسان شيء بشيء، مثلا الإنسان يريد يعلم الناس الصلاة، لا بأس أنه يقوم ويعلمهم، يمثل كيف يصلي الإنسان. وهنا الملك أتى بصورة رجل مسكين، فلا بأس أن الإنسان مثلا يفعل مثل هذا. ثالث عشر، أن الابتلاء يكون عاما وخاصا. الرابع عشر، فضيلة الورع والزهد. الأعمى كان زاهدا ورعيا فأعطاه الله سبحانه وتعالى. الخامس عشر، ثبوت الإرث في الأمم السابقة: ورثته كابرا عن كابر، قال ورثته كابرا عن كابر. سادس عشر، أن من صفات الله عز وجل الرضا والسخط والإرادة: أراد الله أن يبتليهم، هذه الأولى، أن يبتليهم عفوا. ثانيا، قد رضي الله عليك وسخط على صاحبيك، فهذه إثبات لهذه الصفات لله سبحانه وتعالى. ثم بارك الله فيكم، السابع عشر، أن الصحبة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء، ولا يلزم منها المقارنة. قال: لقد رضي الله عليك وسخط على صاحبيك. هل هم صاحباه عفوا؟ لا، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، قال له: ما فعل صاحبك البارحة؟ من كان يقصد؟ الشيطان. فبعض الناس اليوم يقول له: ماذا فعل صاحبك؟ يقول لك: لا، فلان ليس صاحبي. لا، هذا من باب هذا بارك الله فيكم على هيئة المشاكلة وليس المقارنة. الثامن عشر، أن الله سبحانه وتعالى يختبر الإنسان بما أنعم عليه. التاسع عشر، التذكير يكون بالقول والفعل والهيئة. والعشرون، أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئا من أجل الاختبار. و21 أن هذه القصة بارك الله فيكم يعني فيها مسألة الرضا على الإنسان الزاهد الورع، وفيها السخط على الكاذب المتكبر كما فعل هؤلاء. ما وجه مناسبة هذه القصة لمسألة التوحيد بارك الله فيكم؟ الوجه هو شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، شكر النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى. والوجه فيه أن الإنسان إذا ابتلي عليه أن يصبر، وأن الإنسان كذلك لا ينسى ما كان عليه. أنت ألم تكن أبرصا؟ ألم تكن أقرعا؟ ألم تكن فقيرا؟ فالإنسان يقول الحمد لله، الله سبحانه وتعالى أنعم علي هذه النعم. وأما هؤلاء ماذا قال؟ ورثته كابرا عن كابر، يعني أضاف النعمة إلى نفسه، لم يضفها إلى الله سبحانه وتعالى. ففي هذه القصة من العبر الشيء الكثير. بارك الله فيكم. Der Autor رحمه الله تعالى bringt dann als Beweis eine Geschichte, die sehr bekannt ist. Durch die Geschichte hat man sich mal gehört, denke ich mindestens. Und zwar, Barakallahu fikum, das geht darum, es gab drei Leute. Allah subhanahu wa ta'ala wollte diese drei Leute prüfen. Übrigens, diese Geschichte ist bei Bukhari Muslim und das ist authentisch mit Sicherheit. Es gab drei Leute im Volk von Israel, das wird im Volk von Jakob alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala wollte diese drei prüfen. Einer war leberkrank, der andere hat Kahlkopf, der war kahlkopfig, das wird keine Haare, und der Glatze sozusagen. Und der dritte war blind. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen einen Engel geschickt, in einer Form eines Menschen. Und der kam zum Ersten. Der hat ihm gesagt, was wünschst du dir? Was wünschst du dir von deinem Herrn, von Allah subhanahu wa ta'ala? Das war ein Engel. Der Erste sagte, ich wünsche mir eine gesunde Haut und gesunde Hautfarbe. Ich wünsche mir, dass die Leute nicht mehr von mir wegrennen, weil er leberkrank war, die wollten mit ihm nichts zu tun haben. Weil die damals auch Angst gehabt haben. Die haben gedacht, das ist übertragbar. Der sagte ihm, ich wünsche mir eine gesunde Haut, schöne Hautfarbe. Dann hat der Engel seine Hand auf seine Haut getan und diese Person war gesund. Dann sagte der Engel zur Person, was wünschst du dir von Tieren? Das wird drei, hatte ihn zur Wahl gestellt. Kamele, Kühe und Schafe. Was wünschst du dir? Er hat ihm gesagt, ich wünsche mir Kamel. Der hat ihm ein Kamelstute gegeben. Sie war tragend und dann hat er in kurzer Zeit so viele Kamele gehabt. Dann ist er weg, der Engel, zu dem Zweiten. Zu demjenigen, der kahlkopfig war. Der hat ihm gesagt, was wünschst du dir? Der hat gesagt, Haare. Was wünschst du dir von Tieren? Der hat gesagt, Kuh. Der hat ihm eine Kuh gegeben. Und nach bestimmter Zeit hat er auch so viele Kühe gehabt. Das nennt man im Arabischen Waden. Das wird so ein Tal. Das ist, wenn du ein Tal, großes Tal hast, dann siehst du, alles ist mit Kühen. Und der Erste, alles mit Kamel. Der Dritte kam zu ihm, der Blinde. Der hat gesagt, was wünschst du dir? Der hat gesagt, dass ich sehen kann. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diese Gabe gegeben, dass er wieder sehen konnte. Er hat ihm gesagt, was wünschst du dir von Allah? Er hat ihm gesagt, ich wünsche mir Schafe. Er hat ihm ein Schaf gegeben, was trächtig war. Und so weiter hat er so viele Schafe bekommen, ein Teil von Schafen. Dann wollte Allah weiter diese Leute prüfen, ob sie dankbar sind oder nicht. Und das ist unser Thema, ob diese Leute dankbar sind oder nicht. Dann ist der Engel zu dem Ersten, zum Leberkranken gegangen, der Leberkrank war, aber als Leberkranker. Weil der kam zu ihm. Er hat ihm gesagt, ich bin ein armer Mensch, Sohn des Weges, und ich habe niemanden, der mir helfen kann. Allah hilft mir, dann du. Man sagt nicht und du Man sagt dann, Allah summa anta. وليس الله هو أنت. Der Herr sagt, gib mir etwas, dass ich weiter reisen kann. Der hat ihm gesagt, ach, die Pflichten sind sehr viel. Der Engel sagte ihm, warst du nicht derjenige, der auch leprakrank war? Warst du nicht derjenige, der arm war und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm das Ganze gegeben? Der hat ihm gesagt, nein, nein, nein, nein, nein. Ich habe dieses Vermögen beerbt, von Großvater zu Großvater. Der hat gelogen. Der Engel sagte ihm, pass auf, der hat ihm gesagt, wenn du die Wahrheit nicht gesagt hast, möge Allah dich so wieder machen, wie du warst. Und ist weggegangen. Dann kam zum Kahlköpfigen und der hat ihm das Gleiche gesagt, ich bin auf der Reise, ich brauche etwas, gib mir etwas. Der hat ihm gesagt, die Pflichten sind viel. Der hat ihm gesagt, warst du nicht derjenige, der kahlkopfig war? Aber kahlkopfig war auch der arme Mann. Warst du nicht der kahlkopfig auch war? Warst du nicht der arme? So, der hat ihm gesagt, nein, nein, nein, nein, ich habe dieses Vermögen von Großvater zu Großvater beerbt. Der hat auch gelogen, der hat das gleiche mit Gebet gesagt. Dann kam er zum Blinden, der Blinde sagt ihm, ich war arm und Allah hat mir dieses Vermögen gegeben. Ich war blind und Allah hat mich gesund gemacht. Egal, was du heute haben willst, kannst du nehmen. Der hat ihm gesagt, behalte dein Vermögen. Allah subhanahu wa ta'ala wollte euch prüfen. Allah ist zufrieden mit dir und unzufrieden mit dem anderen, mit deinen Freunden sozusagen. Aber Freund bedeutet ja nicht Freund, sondern das bedeutet mit diesen Leuten. Aus dieser Geschichte kann man sehr viel lernen. Kann man sehr viel lernen, aber allgemein jetzt, weil wir auch unter Zeitdruck sind. Barakallahu fikum, allgemein, diese Leute, die gelogen haben und die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala verleugnet haben, haben ihre Strafe bekommen. Und man darf in diesem Zusammenhang Bittgebet machen, wenn jemand zum Beispiel lügt und da sagt man ihm, wenn du lügst, möge Allah das mit dir machen. Wenn du die Wahrheit nicht gesagt hast, möge Allah das und das mit dir machen. Das geht. Dazu auch, wir können von den Geschichten von Volk Israel erzählen unter bestimmten Bedingungen. Erstmal, das darf nicht gegen unsere Religion sein und das muss sozusagen etwas authentisch sein. Nicht irgendetwas so erklären und erzählen, was unmöglich ist. Drittens, die Engel, die sind Körper. Die Engel, die sind Körper. Und die Engel können sich verformen. Das heißt, die können eine Form nehmen eines Menschen. Viertens, Allah prüft uns. Es gibt verschiedene Prüfungen. Und wenn jemand von uns geprüft wird, dann hat man vier Möglichkeiten. Entweder ist man unzufrieden oder da ist man gegen Allah. Sagt man, wieso von diesen Milliarden Menschen nur mit mir? Diese Person hat so den Zorn Allah erregt. Dann zweitens, dass man Geduld zeigt. Passiert dir etwas Schlechtes, du zeigst Geduld. Drittens, du bist damit zufrieden. Du sagst, Alhamdulillah, so hat Allah gewollt. Du zeigst Geduld und du sagst, Alhamdulillah. Dann drittens, und das ist das oder viertens, das ist das Beste, dass man auch dankbar ist. Da sagt man, oh Allah, ich danke dir, dass du mich so geprüft hast. Und da zeigt man Geduld und da ist man dankbar und zufrieden mit dem, was Allah gegeben hat. Zufriedenheit heißt nicht, dass man sich sozusagen nicht behandeln lassen kann. Du kannst was dagegen vornehmen. Also du bist arm geworden, du kannst arbeiten, damit du reich wirst. Du bist krank geworden, du kannst Medikamente nehmen. Nicht, dass man sagt, ja, khalas, so hat Allah gewollt, dann mache ich gar nicht. Nein, so ist das auch nicht. Dazu, barakallahu fikum, die Menschen, wie die Menschen sich schnell ändern und dass sie vergessen, was sie waren. Zum Beispiel der Leberkranke und der Kahlköpfige. Dass sie sofort gesagt haben, so hat Allah uns gegeben, nein, nicht Allah, so haben wir das bekommen von unseren Großeltern oder von unseren Vorfahren. Und während der Blinde, der war dankbar und der hat gesagt, heute, egal was du von mir verlangst, dann werde ich dir das geben. Auch in diesem Hadith oder in dieser Überlieferung, man kann, barakallahu fikum, feststellen, dass Allah subhanahu wa ta'ala fähig ist, dass er alles mit uns machen kann. Und in diesem Hadith auch gibt es eine schöne Art, wie man mit den anderen diskutiert. Das bedeutet diese hypothetische Art zur Diskussion. Okay, bist du so? Meinst du das so? Angenommen, eine Person lügt. Lügt vor dir. Offenkundig. Sagst ihm, okay, du sagst die Wahrheit, okay? Und dann stellst du ihm eine Frage, dass du zeigst, dass er lügt. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel im Koran, wenn Allah einen Sohn gehabt hätte, dann wäre ich der Erste, der diesen Sohn anbetet. Hat Allah einen Sohn? Natürlich nicht. Aber Allah sagt das, debattieren. Ibrahim a.s. sagte, das ist mein Gott, als er den Stern gesehen hat. Aber der weiß doch, das ist nicht sein Gott. Ibn Kathir rahimahullah sagt, das ist Maqam Munawara. Das ist Debatte. Und deshalb, man sagt ihm etwas Hypothetisches, damit man bestätigt, dass diese Person falsch macht. Und das kann man aus diesem Hadith lernen. Auch barakallahu fikum, aus diesem Hadith kann man lernen, dass die Bittgebete der Engel nicht unbedingt angenommen werden. Aber in diesem Fall wurden sie angenommen, die Bittgebete von dem Engel. Auch in diesem Hadith kann man Attribute und Namen von Allah subhanahu wa ta'ala festlegen. Und da kann man auch etwas festlegen, und zwar, oder feststellen, dass die Nationen, die vor uns waren, auch die haben die. Das ist gab bei ihnen auch Erbschaftsregeln. Nicht wie heute zum Beispiel, gibt es keine Erbschaftsregeln. Und das ist kein Problem, dass man dir sagt, was hat dein Freund gemacht, obwohl diese Person nicht dein Freund ist. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte zu Abu Huraira, was hat dein Freund gestern getan? Wen hat der Prophet s.a.w. gemeint? Er hat Iblis gemeint, den Shaitan. Aber ist der Shaitan Freund von Abu Huraira? Natürlich nicht. Aber das ist eine Wortwendung. Das heißt, was hat die Person, die gestern mit dir war, getan? Deshalb sagt man, dein Kumpel oder dein Freund oder unsere Freunde, die uns immer gut zuhören hier und alles aufnehmen. Okay. Und man kann auch feststellen in diesem Hadith, wie wichtig ist, dass man Allah fürchtet, dass man die Wahrheit sagt, dass man nicht lügt und dass man bescheiden ist in diesem Leben. Sollte man bescheiden sein in diesem Leben und nicht arrogant. Weil diese Leute, diese zwei, die waren arrogant geworden. Ihr wart doch, die waren arm, die waren krank. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen eine große Gabe gegeben, indem sie gesund geworden sind und reich geworden sind. Sie sollten dankbar sein eigentlich. Aber diese Leute waren schlechte Leute. Anstatt dass sie dankbar werden, nachdem sie die Gaben bekommen haben, nein, sie waren arrogant geworden und sie haben das verleugnet, dass sie diese Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Das ist unser Thema in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist mit denjenigen zufrieden, der dankbar ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist mit demjenigen unzufrieden, der nicht dankbar ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu dankbaren Dienern machen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Morgen, die Brüder und Schwestern im Internet, morgen haben wir keinen Unterricht, übermorgen und auch Sonntag haben wir nicht, weil wir Seminar haben, inshallah, in Elsdorf. Unser Seminar ist in Elsdorf, fängt inshallah morgen ab 16 Uhr an. Ich bin so ungefähr inshallah ab 20.30 Uhr dort. Unser Seminar ist unter Motto Islam, Gewalt, Terror, Fragezeichen. Und da werden wir dort Vorträge halten, bi'ithni ta'ala, bis Sonntag. Und Sonntagabend, dann bin ich bi'ithni ta'ala in Bonn. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Das werden wir versuchen, inshallah, live zu übertragen, wenn das klappt. Aber erfahrungsmäßig, immer wenn wir die Seminare übertragen dann gibt es Probleme. Weil unsere Freunde immer das haben wollen, dass die Leute den Islam besser lernen. Und die wollen natürlich, dass viele Leute damit davon hören. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und wir werden uns inshallah am Montag zum Unterricht treffen. Aber passt auf, am Montag fangen die Unterrichte dann nach Isha an. Das wird ungefähr 19.45 Uhr fangen wir mit dem Unterricht an. Nicht mehr zwischen Maghrib und Isha. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.